1. Als Jesus an einem Sabbat in das Haus eines führenden Pharisäers kam, zu essen, beobachteten sie ihn genau. 2. Dort stand ein Mann vor ihm, der ein Wassersack litt. 3. Jesus fragte die Gesetzeslehrer und Pharisäer, ist es erlaubt, Sabbat zu heilen oder nicht? 4. Sie schwiegen jedoch. Daraufhin fasst Jesus den Mannen, heilte ihn und schickte ihn weg. 5. Dann sagte zu ihnen, wer von euch wird seinen Sohn oder seinen Ochsen, wenn an einem Sabbat in einen Brunnen fällt, nicht sofort herausziehen? 6. Darauf konnten sie ihm keine Antwort geben. 7. Als Jesus bemerkt, why die geladenen Gast die Ehrenplatz auswählten, erzählte ihnen ein Gleichnis und sagt, 8. Wenn du zu einer Hochzeit eingeladen wirst, nimm nicht den ersten Platz ein, damit nicht ein angesehener Gast als der ebenfalls eingeladen ist. 9. Denn sonst konnte der Gastgeber kommen und zu dir sagen, mach diesen Platz. Und du musstest dann beschämt den letzten Platz einnehmen. 10. Wenn du jedoch eingeladen wirst, setz dich auf den letzten Platz, damit der Gastgeber, wenn kommt, zu dir sagt, Freund, rückwe ihr nach oben. Dann wirst du vor allen anderen Gasten geirrt. 11. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. 12. Zu dem, der ihn eingeladen hat, sagt Jesus, wenn du ein Mittag oder Abendessen gibst, lade nicht dein Freund, Bruder, Verwandten oder Rechen Nachbarn ein, damit sie dich nicht im Gegenzug wieder einladen und du so dein Belohnung erholst. 13. Wenn du aber ein Festmahl gibst, lade arm, Krüppel, Lahme und Blind ein. 14. Dann wirst du gesegnet sein, weil sie es dir nicht vergelten können, denn es wird dir bei der Auferstehung der Gerechten vergolten werden. 15. Als einer der Mitgast dies hört, sagte zu Jesus, gesegnet ist, wer im Reich Gott speist. 16. Jesus erwidert ihm, ein Mann veranstaltet ein großes Festmahl und lud viel Gast ein. 17. Zur Essenzeit sandte seinen Diener aus, den geladenen mitzuteilen, kommt, denn als ist jetzt bereit. 18. Doch sie begannen allgleichzeitig, sich zu entschuldigen. Der Erste sagt, ich habe einen Acker gekauft und muss in Anbieting besichtigen, ich bitte dich, entschuldige mich. 19. Ein anderer sagt, ich habe 5 Ochsen gespann gekauft und bin gereit dabei, sie zu prüfen, ich bitte dich, entschuldige mich. 20. Wieder ein anderer sagt, ich habe geheiratet und kann deshalb nicht kommen. 21. Der Diener kehrte zurück und berichtet dies seinem Herrn. Die Wer der Hauscher zornig und sagt zu seinem Diener, geh schnell auf die Strassen und Gassen der Stadt und bring die Armen, Krüppel, Blinden und Lahmen hierin. 22. Der Diener meldet, Herr, es ist geschehen, was du befohlenest, und es ist immer noch Platz. 23. Die sagt der Herr zu dem Diener, geh hinaus auf die Landstrassen und an die Zorn und drange die Loot hierin, damit mein Haus voll wird. 24. Denn ich sage, keine von jenen Mannen, die ursprünglich eingeladen wären, wird mein Maul kosten. 25. Gross Menschenmengen zogen mit ihm. I want a sich amen sprach zu ihnen. 26. Wenn jemand zu mir kommt und nicht bereit ist, seinen Vater, sein Mutter, sein Frau, sein Kinder, sein Bruder, sein Schwestern und sogar sein eigenes Leben weniger zu lieben als mich, kann nicht mein Jünger sein. 27. Wer nicht sein Kreuz tragt und mir nachfolgt, kann nicht mein Jünger sein. 28. Denn wer von euch, der einen Turm bohren will, setzt sich nicht zuerst hin und berechnet die Kosten, festzustellen, eber jenig Mittel hat, in fertig zu stellen? 29. Andernfalls konnte es geschehen, dass das Fundament legt, aber nicht in der Lage ist, denn bohr zu wollenden und als Zuschauer beginnen, in zu verspotten. 30. Sie werden sagen, dieser Mann hat angefangen zu bohren und konnte es nicht binden. 31. Oder welcher König, der in den Krieg gegen einen anderen König sehen will, setzt sich nicht zuerst hin und berat, aber mit 10.000 Mann demjenigen begegnen kann, der mit 20.000 gegen ihn anrückt. 32. wenn dies nicht kann, schickt solange der andere noch fern ist, ein Gesandtschaften bittetem Frieden. 33. Ibenso kann keiner von euch mein Junge sein, der nicht Aliment seit, was besitzt. 34. Souls ist zwar gut, aber wenn das Souls seinen Geschmack verliert, womit soll ist dann wieder Soulsig gemacht werden? 35. Es ist weder für den Boden noch als Dunger nutzlich, man werft es weg. Wer Oren hat zu horen, der Hor,